Omatasat. Omatasat. Ja, willkommen zu Humoralpathologie, dem skeptischen Podcast für Skeptiker. Und heute sind dabei ich, Roger, dann Henrik. Genau. und Becker. Hallo. Und Tim. Ja, ich bin auch wieder mit dabei, nach kurzer, prägnanter Krankheit. Ja, nachdem ihr letztes Mal nicht so viel von ihm gehört habt, ja. Weil er immer ins Kopfkissen weinen musste während des Podcasts, ist er heute wieder dabei. Ja, und heute gibt es im Gegensatz zu dem Versprechen vom letzten Mal einen nicht so vorbereiteten Podcast, meinerseits auf jeden Fall schon mal, da wir jetzt ganz schnell wieder aufgenommen so wie, haben. So wie deswegen immer. Deswegen habt ihr ja genau. Schon gehört bei der Begrüßung, es gibt keine lustigen Sprüche. Nee. Ich hatte keine Zeit, mir was Cooles auszudenken. Ihr auch nicht. Nee. Aber wir müssen noch die Fortsetzung machen von letzten Mal. Genau. Aber und diesmal gibt es auch noch was zu gewinnen. Ja. Weil wir haben letztes Mal Leute so lang geärgert, ja. Bis sie gesagt haben, hier, nehmt unser Geld. Und aber dafür da werden wir dann am Ende der Folge drauf eingehen. Mit unseren subtilen Empfehlungen, die wir während der letzten Folge gegeben haben, haben wir doch ein bisschen anscheinend bei einigen Leuten den richtigen Nerv gezwirbelt. Richtig, und jetzt hat es gewuppt sozusagen. Und jetzt gibt es aber erstmal Ursprungsnamen. Anscheinend haben Leute gedacht, für Ursprungsnamen gäbe es was zu gewinnen. Das war aber falsch. Ja, tja. Ja, stimmt. Das war falsch. Es gibt dieses Mal viele Ursprungsnamen. Endlich, nach zweimaligem Vergessen, gibt es jetzt zuerst die Ursprungsnamen, die in den letzten Wochen und Monaten über Twitter gekommen sind. Krass. Da die ja auch nochmal ausgesprochen werden müssen, weil jeder weiß, ein Ursprungsname ist erst gültig, wenn er von einer verzerrten Stimme gesagt wurde. Ja. Daher ist Peter nun Pumuschadu. Schön. Kennen wir schon. Ja. Wir haben schon mit ihm kommuniziert. Dann Edlab der Erste ist Ikalidu. Da fand ich den ersten Namen ursprünglich, ja. Ja, das war leider kein richtiger Name bei Twitter dabei. Deswegen ach so. Konnte man, muss ich jetzt diesen Twitter okay. Geben. Und Florian ist Biliro. Biliro. Mhm. Okay. Dann. Das klingt wie meine Verhütungspille. Heißt sie auch Biliro? Nee, die heißt Biviol, aber wenn man Schnupfen hat, dann klingt das so ähnlich vielleicht. Stimmt. Meine auch. Hier. Dann gibt es einen Ursprungsnamen zum Geburtstag für Philipp. Das kann man nämlich auch machen. Man kann ein Happy schönes Birthday Geschenk immer. To also wenn man keinen Bock hat, wenn man Leute nicht so gerne mag. Und kein das kostet Geld, hör auf zu singen. Aber auf Koreanisch nicht. Doch. Natürlich. Auch Melodien sind geschützt. Auf jeden Fall, was ich sagte, wenn man Leute nicht so gerne hat und denen ein kostenloses Geschenk machen möchte, kann man einen Ursprungsnamen bei uns ja, bestellen. Das stimmt. Und deswegen gibt es jetzt für Philipp Sidoru. Und für schön. Katharina aus Hanau gibt es Lua Hostra. Oh. Ich habe mich verlesen, das war Lua Hosha. Aber das ist egal. Jetzt gilt's. Gesagt ist gesagt. Hostra. Und Felix aus Darmstadt ist eventuell vielleicht, also Facebook ist ja immer so ein bisschen nicht ganz vertrauenserweckend, also ich weiß, also von der Uni sag Darmstadt. Schon. Ist ja, es muss spannend sein. Ich halte da kaum aus. Ja, wie man schon mit Next toppen wollte. Ich sag's euch gar nicht mehr. Möchtest du wissen, wie Felix aus vielleicht Darmstadt? Ja. Hat er die Rose gekriegt? Xufi Haxo. Oh, wow. Viele zweimal X. Xufi Haxo. Da hat sich das Warten noch gelohnt. Ja, ich weiß. Jan-Erik aus Facebook ist Ruidafo. Rui davor. Und Franziska aus Facebook ist Pizipur. Eigentlich war es Pizipupa, aber es ist scheiße. Und sie hat gefordert mehr Chris Hemsworth. Und das hat Becker geantwortet mit, dafür kann ich sorgen. Ja, also ich habe das einfach mal als Anregung für mehr sexy Typen, beziehungsweise die Namen von sexy Typen aufgefasst. Und jetzt sage ich einfach mal Namen von sexy Typen. Roger, Tim, Henry. Yeah, you wish. Hey. Nee. Nee, so richtig. Ja, hier zum Beispiel. Aua. Hier, wer fällt mir denn ein? Lady Gaga. Ja, hey. Chris Evans. Naja. Ganz schön sexy, doch. Spätestens seit Captain America. Aber auch schon ganz schön cool in The Losers. Mhm. Wenn ihr mal einen echt guten Actionfilm gucken wollt, guckt euch mal The Losers an. Doch, der war schon ziemlich gut. Geht. Aber will ich nicht gucken. Na gut. Außerdem Auch ganz Chris Evans war doch in What's Your Number? Ja, leider. Außerdem ganz sexy Michael Moore, ne? Der ist was? Sexy, weil er klug ist. Hier. Etc. Das ist ja spannend. Also, heute. Liebe Hörerinnen, ja. Heute Abend bei YouPorn, Chris Evans. Eingeben. Oder Michael Moore. Oder Gabe Newell. Oder Roger Timon Henrik. In einem Wort. Nein, nicht okay. Oh oh. Wir wollen noch, dass es nicht rauskommt. Tja, dann hättet ihr das gar nicht erst drehen nackt dürfen. Auf dem Sofa aufgenommen haben. Genau. Ja, das war schön. Oh, Henning. Henning, wann bist du wieder da? Ja. Und Bernhard aus Agatha Ried. Was? Im Allgäu, glaube ich. Im Goi. Ist nun Da-A-Eko. Mit 2 A. Endlich mal ein Ursprungsname mit 2 gleichen Vokalen. Das ist cool. Das ist das erste Mal. Ja. Da-Eko. Ja, das waren, ich würde sagen, das waren echte Qualitäts. Das klingt so wie, ja. Das klingt so wie, kaufst du eine Plastiktüte beim Einkaufen und du sagst Da-Eko. Ich bin doch. Ja. Kaufst du Plastiktüte beim Einkaufen? Ja, vielleicht. Wenn man ein bisschen mit der deutschen Sprache zu kämpfen. Apropos mit der deutschen Sprache zu kämpfen. Liebe Lena, danke für deine E-Mail. Sie hat vollkommen recht. Tubes auf Englisch sind Röhren und nicht Tuben. Ja, und wenn du beim letzten Mal zugehört hättest, habe ich das auch während des Podcasts gesagt. Echt? Aber weder Lena noch ich haben zugehört. Aber die Körper von so Tintenfischen heißen auch Tuben. Ja, weil wenn du drauf drückst, kommt Tinte raus. Wie bei einer Tube. Wie bei einer Tube Tinte? Ja. Hier. Na klar, die Tube Tinte, die es überall zu kaufen gibt. Ja. In jedem Schreibwarenladen. Indeed. Genau. Ende. Das war's. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Ich glaube, den haben wir letztes Mal gemacht. Ah, Mist. Okay, dann jetzt gibt es Bella Luna, das geile Magazin. Nein, das unglaubliche Magazin. Und es ist außerdem neu. Und es ist Nummer 1 2012. Es wird ja nur gehen bis 12/2012, weil dann ist ja Weltuntergang. Achso, ich dachte, das ist die Nummer 1 2012. Ja, also die beste Zeitschrift. Achso. Ja. Ja, es kann natürlich auch sein. Da jetzt schon die beste Zeitschrift des ganzen Jahres. Ja. Und ich lese mal kurz vor, was auf dem Cover steht und damit die Leser einen Eindruck gewinnen. Das sieht halt so aus wie Gala oder sowas. Und es steht, einmal ist Michael Hunziker abgebildet mit der Unterschrift Michael Hunziker. Und da steht spirituelle Erlebnisse, Prominente und die übersinnliche Welt. Dann gibt es noch einen Sonderteil Kartenlegen. Es sind allerdings keine Karten drin. Das finde ich ein bisschen doof. Dann Kraft aus dem Inneren, die Magie der Meditation. Tibet-Küche, das hatten wir letztes Mal schon. Und sehr vielversprechend ist der Artikel Kontakt zu Verstorbenen, meine tote Mutter hat mich gerettet. Die Karten sind doch vielleicht separat im Apineth erhältlich. Die sind wahrscheinlich im Apineth. Das sind andere Karten. Das hier sind einfach so normale Spielkarten. Das waren ja Loslasskarten. Ja, das sind Anfasskarten. Festhaltkarten. Genau. Und es fängt schon gut an. Die erste Seite ist Werbung oder halt Lebenshilfe, Lebensberatung, direkt und live am Telefon. Das kennt ihr. Kostet es auch 1000 Euro in der Sekunde? Ja, aber die Preise stehen meistens nicht dabei. Das sind alles 0903 Nummern. Also vielleicht, wenn einer weiß, was man da zahlen muss. Die sind kostenlos. Vielleicht ist das so, dass man da kostenlos anrufen kann und dann sagt das so, diese Leitung kostet so und so viel. Sie werden dann weitergeleitet und dann kostet es 1 Million. Könntest ja kurz ausprobieren eigentlich. Nee. Ich habe noch Guthaben. Und hier sind so 20 Leute. Ah, da steht es, 1,99 pro Minute. Mobilfunk gegebenenfalls abweichend. Und es gibt Kartenlegen, Pendel, Engelkontakt, Astrologie und mehr. Da muss man fragen nach Astroline. Ich frage mich, ob das nämlich so dieselbe Line ist, wie wenn man so fragen sie nach Studentin oder nach Astroline. Ich frage immer nach deiner Mutter. Gibt es auch studentische Astroline? Nein, man dann beides es gibt, zum Preis von einem. Es gibt aber Liebe, Beruf, Alltag, Finanzen. Liana hilft hellfühlend und tiefblickend. Oh. Hellfühlend und tiefblickend. Ja. Aber es gibt auch Nuri. Und Nuri ist ein Kristallkind. Und Kristallkind legt die Karten, pendelt und berät in allen Lebenslagen, auch mit Hilfe der Engel. Aber dann alle anderen, ja, das ist halt, die machen halt alle ungefähr dasselbe. Das ist alles nicht so interessant. Aber sehr interessant sind dann schon die einzelnen Unterrubriken. dieses Magazins, nämlich gibt es die Unterrubrik Mystische Schicksale, dann gibt es magische Reportagen, dann übersinnliche Phänomene, dann Lebenshilfe und dann noch Service. Das sind die Rubriken. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Zwischen Service und Lebenshilfe. Ja, zum Beispiel. Und auch zwischen magische Reportagen und mystische Schicksale. Das ist ziemlich dasselbe. Ja. Ja, dann gibt es hier so übersinnliche Phänomenien. Steht dann so Sachen wie, dass es ein Spukschloss gibt, wo man hingehen kann. Und dann gibt es ein Festdinner und dann machen die Leute Buh. Ah, es ist geil. Wie Krimi-Dinner mit der Stadt. Das ist so wie Geisterhaus, Geisterschloss oder wie das heißt. Nur gewinnt man am Ende nichts, sondern muss was dafür bezahlen. Ich hasse Geister. Spielt Eddie Murphy auch mit. Ja. Und zwar sich selbst und 15 andere Charaktere. Das ist so gruselig. Weil man immer nur in Disneyland war, in diesem doofen Geisterhaus, das nicht wirklich gruselig ist, wo der Boden am Anfang runterfährt. Im Phantasialand. Wenn man in ein richtiges Geisterhaus geht, dann... Das war für immer geschehen. Ein echtes Geist, mit echten Geistern. Mit echten Geistern. Ja. Gibt's in Japan aber nur. Egal. Und jetzt geht's um ein knallhartes Thema, wo wahrscheinlich die Leute super lang recherchiert haben für, von dem Bella Luna. Mhm. Sie haben nämlich mal was ganz Neues gefunden, was noch niemand vorher gemacht hat. Und es geht um Kornkreise. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, Kornkreise. Ja. Das ist, wenn man sich ganz viele Sonnenblumenkerne kauft und dann ein Loch in den Sack macht und dann mal ganz groß, großzügig eine Runde abschreitet. Genau. Und dann hat man so, und dann wächst das in so Kreisen und dann kann man nachher gucken und das sieht dann schön aus. Ja, das machen Landschaftsgärtner. Genau. Ja, genau. Ja. Und darum geht's. Das ist eigentlich ein komisches Thema für so eine Esoterik-Zeitschrift, aber... Aber es ist vielleicht auch Gartenbau, ne? Ist vielleicht ein Service. Esoterik und Gartenbau. Ich hört ja, das greift ineinander. Ja, ja. Man will ja auch, dass sich die Gnome wohlfühlen. Sind man ein ganzheitliches Gärtnern wahrscheinlich? Ja. Ja. Genau. Wie der Elfengärtner. Erste Folge. Ah, Elfengärtner, stimmt. Erste Folge. Ja, die erste Folge. Oh. Da warst du noch gar nicht im Podcast geboren. Babyfolge. Da hieß der Podcast auch noch nicht Humoralpathologie. Ja. Da hieß der nur unser Podcast. Nein, da hieß der, glaube ich, unbenannter Esoterik-Podcast. Ja, oder irgendwie sowas. Ja, also sind hier so ein paar Kornkreise aufgemalt und ein bisschen aus dem Artikel möchte ich euch vortragen. In Mittweida im Bundesland Sachsen wurde 2011 ein kreisförmiges Gebilde mit einem Durchmesser von ca. 30 Metern entdeckt. Laut dem bekannten deutschen Kornkreisforscher Andreas Müller zeigt das Gebilde 30 triangular überlappende Sicheln im Inneren eines Außenrings. Sehr schön, Mr. Lovecraft. Ja, wirklich. Die nicht euklidischen, zyklopischen, trilobitischen Dingens. Und damit in auch der dem blasphemischen Gegend von Andreas, da war ein Bassrelief. Genau. Und damit dem Leser auch wirklich klar ist, was Sache ist, steht im nächsten Satz direkt: Kornkreise sind ein unerklärbares Phänomen. Jetzt kann aber man eigentlich schon aufhören. Ich habe eine gute Erklärung dafür gesehen. Es war ein Bild, wo man so im Hintergrund so einen Kornkreise sieht und im Vordergrund geht das Feld weiter und da ist so ein Traktor und auf dem Traktor sitzt das Ridley Scott Alien drauf. Süß. Gell? Und das hat alles erklärt, fand ich. In Wirklichkeit ist das so, dass da fliegende Untertassen landen im Feld. Fliegende Untertassen. Jetzt können alle Leser einmal drüber nachdenken, was fliegende Untertassen für ein komisches Wort ist. Sagt man doch so, oder? Ja, aber es ist trotzdem seltsam. Ja, stimmt. Du sagst, danke. Jetzt kann ich das nie wieder mit Straight Face sagen. Aber jetzt kommt ein anderer Experte, nämlich der Kornkreis-Experte und Buchautor. Und hier könnt ihr lernen, echte Autoren heißen nur Autor und nicht Buchautor. Buchautor Eckhard Weber hat geschrieben, der Kornkreiscode hat bei seinen Forschungen einen Kornkreiscode entdeckt, der auf der menschlichen Psychologie, der Merkava, vielleicht erinnert ihr euch, menschlicher Lichtkörper, und der Quanten- und Dimensionstheorie von der Evolution des Universums beruht. Da haben sie einfach mal so alle Worte in den Satz gebracht. Kann das nicht auch sein, dass der Kornkreiscode auch auf dem Bildnis des letzten Abendmahls zu finden ist? Ja. Ich denke, wahrscheinlich schon. Im Ausschnitt von Maria Magdalena. Genau. Ja. Und der Typ Der Kongressforscher räumt ein, dass es sicherlich Kongressfälscher gibt, jedoch kann er echte von unechten exakt unterscheiden. Und wie macht er das? Pendelt er drüber? Du guckst, welche Kornkreise sich auch schon auf dem Jesus-Video finden. Das sind die echten. Ich verstehe. Und damit, dass ich das jetzt vorgelesen habe, habe ich den Artikel schon zu über der Hälfte vorgelesen. Jetzt echt? Den zweiseitigen Artikel. Haben wir jetzt Ärger bekommen dafür. Wir müssen hoffentlich so nicht Zitat rein. Ja, vielleicht müssen muss dann Google hier Leistungsschutzrecht abtreten oder sowas. Immerhin, aber es ist ja paraphrasiert. Genau. Und das ist ja auch nicht mehr käuflich erhältlich im Moment, das Bild. Genau. Also ich möchte auch jetzt keinen Spoiler machen, aber es wird nicht gesagt, wie er das trennen kann voneinander. Mehr Infos gibt es auf kornkreise.de. Oder im Buch der Kornkreiscode. Der Kornkreiscode von Eckhard Weber, ISBN 398087. Den Rest müsst ihr selber rausfinden. Das ist keine Telefonnummer, Henrik. Ach so. Jetzt hast du irgendwen angerufen. Schnell auflegen. Schnell auflegen. Wir können auch. Ja, hallo, der Kanzler. Ich habe Kornkreiscode gewählt. Der Kanzler, welcher der Kanzler? Der Bundeskanzlerin. Angela Merkel, oder? Nein, der Kanzler der Uni. Der. Dem spielen wir doch immer Streiche. Zum Beispiel in unserer Zapfenstreich. Studentenverbindung. Zapfenstreich ist heute, ne? Ja. Was? In meinem Kopf gab es schon einen Zapfenstreich. Okay. Danke, dass du uns das teilhaben lässt. Behalte das doch mal für dich, das ist ja ekelhaft. Ey. Okay. Und, das sieht auch spannend aus. Ja, das sieht spannend aus. Man sieht hier ein Bild, wo eine Erde ist. Und daneben knallt ein etwa maßgroßer Planet. Und wow, keiner widerspricht mehr, dass der Mars größer ist oder so. Ja, niemand weiß es bei uns. Ja. Und, ist das nicht egal? Und aber ein bisschen. Nein, das ist schon ziemlich maßgrößer, das passt schon. Aber es ist der Mond, der nur eingefärbt ist, aber ist auch egal. Und dann steht... Der Mond ist aber nicht so groß. Der Mond wäre aber kleiner. Ja. Ja, der Mond ist nicht so groß, aber es ist trotzdem der Mond. Ja. Oder vielleicht ist man ganz nah am Mond dran gerade. Sieht aus, als würden sie sich interstellarisch innig küssen und deswegen sprühen Funken oder sie machen einen coolen Kumpel-Headbutt. Cola küsst Orange. Ja, so in etwa. Mond küsst Erde. Und dann steht daneben, die Prophezeiung für 2012 sind vielfältig. Manche gehen von einem Sonnensturm aus, der die Erde trifft. Und das ist damit bebildert, dass ein Planet die Erde trifft. Das ist aber kein Sonnensturm. Der Sonnensturm so stark, dass der Mond auf die Erde geweht wird. Aber es ist ja nicht der Mond. Stimmt. Aber du hast ja vergessen, wobei Cola küsst Orange, Mond küsst Erde. Wir können einen schönen esoterischen Drink, der so ist wie Mezzomix, der verdünntes Mondwasser ist, kreieren jetzt. Stimmt. Aus irgendwas aus der Mondwasser Erde. Mondwasser und Marswasser. Kaffee mit Mondwasser. Aber wie wäre es mit einer Erde? Da müssten wir eigentlich Matsch nehmen oder so. Wir haben einmal gemacht, dass wir Kaffee gekocht, Kaffee aufgegossen haben, aber anstatt mit Wasser, mit Kaffee. Also Doppelkaffee. Ja. Schmeckt ekelhaft. Ja, das. Und wir haben einmal mit Sprudelkaffee gemacht. Aber das war geht. Regulär. Das war normal, ja. Es gab auch mal jemanden, der hat in der Kaffeemaschine, weil der Wasserkocher eklig war, Wasser heiß gemacht für die Nudelsuppe. Und dann war das Wasser auch eklig, weil das gelblich war. Da bin ich skeptisch eingestellt. Weshalb wir das mit Sprudel gemacht haben, war, weil alle Leitungen im Haus eingefroren waren. Und wegen globale Erwärmung, globale Erkältung. Richtig. Ja, und dann werde ich auch ein klein wenig aus dem Artikel 2012, das Schicksalsjahr der Menschheit, vortragen. Aber nur ein ganz klein wenig. Ja. Weil also nur für die Menschheit oder für die ganze Nur für Erde? Die Menschheit. So. Das ist aber wirklich 3 Seiten so, ungefähr. Okay. Also das ist jetzt nicht so... Ich sehe schon... Du siehst? Ich sehe schon südamerikanische Tempelanlagen auf der anderen Seite. Warum ist da ein Typ in roten Klamotten, der Feuer pinkelt? Das ist der Ghost Rider. Ich wollte gerade sagen, Nicolas Cage, it's awesome. Deutschland 2012. Die Sonne hat sich am Horizont nach oben geschoben. Ein paar Wolken ziehen vorüber und das Leben nimmt seinen Lauf. Plötzlich jedoch wird alles anders. Nie mehr wird die Menschheit auf der Erde so leben können wie vorher. Ein Funkspruch der NASA. Hektik, Stress in der Kommandozentrale. Alarmstufe 1. Eine Sonneneruption in gewaltiger Dimension trifft auf die Erde. Innerhalb kurzer Zeit rast ein Sonnensturm über Land und Städte. Die Energie ist so gewaltig, dass weltweit die Stromnetze zusammenbrechen. Kommunikation ist nicht mehr möglich. Die Menschen müssen in ihren Wohnungen und Häusern bleiben, bis sich die Lage beruhigt. Die Weltwirtschaft bricht zusammen. Die Infrastruktur erleidet den Super-GAU. Atomkraftwerke werden runtergefahren. Die Energie ist nicht mehr abrufbar. Alles bricht zusammen. Dieses Szenario ist Gott sei Dank nur Theorie. Aber dennoch wird es im Jahr 2012 den Weltuntergang geben. Das ist der Einleitung. Sag das bloß nicht Roland Emmerich. Das ist aber gut. Wie gefällt mir das? Erst hast du das so vorgelesen. Erst war so Terminator, ne? Also und erst, dass das irgendwie erregend war, wo ich dachte, warum machst du nicht auch sowas, wo du über Tantra sprichst auf YouTube? Das hast du besser gemacht als er. Und dann war das aber so, hat sich gesteigert, dass mich das an Curse erinnert hat. Das stimmt. Was ist jetzt? Ja. Also hättest du ganz am Anfang dieser Folge das so vorgelesen, dann hätte Rebecca nicht sagen können, dass du nicht sexy bist. Das stimmt. Ja, dann steht hier halt, die Maya waren Astronomie-Experten. Mhm. Egal. Stimmt. Und auch für andere Völker ist 2012 magisch. Welche anderen Völker? Für die Cherokee-Indianer. Die kündigten für den 18.12.2012 ein Erdbeben an. Das steht hier so, die haben das angekündigt. Weißt du was, das kann gut sein, dass es dazu kommt. Das kann sein. Es gibt jeden Tag mehrere. Ja. Ja. Und die Zulu in Südafrika glauben an einen Rückkehr des großen Sterns im Jahr des Roten Bullen. Was 2012 ist. Sagt George Tuckey. Ja. Auch die Maori geben 2012 eine besondere Bedeutung. Und die Tamilen und Nostradamus. Das Volk der Nostradamus. Ja. Das ist eine schöne Aussage. Dieses Volk gibt dem Jahr eine besondere Bedeutung. Ja, ja. Ende. Okay. Das ist, sehr ja, weil das ist das Jahr, an dem Steuerrückzahlungsbescheid kommt. Oh, endlich Abwrackprämie. Das Jahr, wo die Lohnsteuerkarte abgeschafft wird. Ach, scheiße. Und dann gibt es die bekanntesten Weissagen für 2012. Und da sind nochmal alle wichtigen zusammengefasst. Nostradamus, Azteken, die Cherokee-Indianer, die Zulu, auch die Maori und Dr. Dieter Bröers. Das ist eine gute, illustre Runde, in die ja. er dort eingereiht wird. Ja, hier steht, der Biophysiker rechnet unter anderem mit einem Bewusstseinswandel der Menschheit. Stimmt, das habe ich schon mal in einem Film gesehen. Ja, in dem Film 2012, Evolution. Da kam auch drin vor Kornkreise. Stimmt. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, kann einfach unseren Podcast darüber hören. Und man kann ihn auch bei der Firma Vostok kaufen, habe ich heute gesehen. Vostok? Vostok. Ach, Vostok. Die verkaufen auch die CD. Ich dachte Postdoc Maximus. Ja. Gibt es, glaube ich, inzwischen auch bei hier, wie heißt das, Netflix in Deutschland? Love Film. Ja. Kann man also gucken, auch ohne, dass man es kaufen will. Love Film klingt irgendwie... Ja, naja. Wird mir auch immer gesagt. Ich glaube, dass sie echt ein Problem haben, in Deutschland Kunden zu werben, wenn die Love Film heißen und alle, die das nicht kennen oder noch nie gehört haben, denken, dass es geht um einen Erotikanbieter. Ja, ich hätte eine gute Idee, wie die sich nennen könnten. Amazon. Ja. Weil die ja auch Amazon gehören. Beispiel mit Amazon Video. Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Oder Amazon Movie oder sowas. Nee, das ist ja bescheuert. Also wie soll man das rausfinden, worum es da geht? Oh, ich sollte wirklich, wenn man jetzt eine Serie will. PR-Geschichte gehen. Solltest du nicht. Nee. Und ich möchte jetzt aber diesen Artikel abschließen und nicht mehr daraus vorlesen. Aber ich will nur noch eine Zwischenüberschrift vorlesen, um das persönlicher zu machen. Beginnt die Zeit der Liebe? Oh, die das Zeit der Liebe. Mörs. Das sagt Walter Mörs. Ja, dann gibt es Gedankenübertragung. Da hat einfach eine Frau Kopfweh, oder? Hat dieses Stockfoto gemacht, Frau hat Kopfweh. Stimmt, das ist echt ein Stockfoto. Wo die so guckt. Das habe ich bei Fotolia gesehen letzte Woche. Sie hat so den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen, genau. Eine ernste Miene und beide Hände an die Schläfen. Genau. Man denkt Migräne. Genau. Ja. Als erstes denkt man Aspirin. Aber... Das ist falsch, denn die Gedankenkraft erzeugt Schwingungen und kann die Energie anderer Menschen aufnehmen. Dadurch entsteht eine mentale Verbindung. Also die macht Telepathie gerade. Ah. Becker sagt gerade auch telepathisch zu dir, Oua. Dass sie doch meint, sie sei sexy. Ja, das hast du nicht richtig interpretiert. Das braucht sie mir nicht sagen. Das kann ich von ihr ansehen. Are you sexy and you know it? Mit unserem Versuch gerade, mit unserem Blindversuch haben wir bewiesen, das stimmt nicht. Das hier ist das ist sehr schön, da geht es halt darum, dass es wirklich Gedankenübertragung gibt. Und wenn man sich das wirklich fragt, ob es das gibt, dann gibt es den Infokasten, gibt es das, Gedankenübertragung. Und da sagt Martin Andreas Ried, Vorstand Paranormal Deutschland e.V., vielleicht Paranormal Deutschland, keine Ahnung, zum Thema Gedankenübertragung. Alle Menschen haben ein gemeinsames Bewusstsein, morphische Felder, Rupert Sheldrake. Stimmt. Ja, das sind aber nicht die morphischen Felder. Also das ist zwar auch esoterisch, aber ganz andere. Ja. Aber es gefällt mir, weil ich glaube, das kam auch bei der Evolution so vor. Ja, mit den morphischen Feldern. Ich denke, die haben den Film geschaut, wahrscheinlich in dieser 16-DVD-Version und einfach daraus ein Heft gemacht. Ja. Ich finde es gut, dass die glauben, selbst nicht ihren eigenen Scheiß recherchieren zu müssen. Ja. Das interessiert die auch offensichtlich gar nicht. Nee. Schreiben wir einfach irgendwas hin. Ich weiß echt mehr über morphische Felder als die. Auf jeden Fall, was als die an... So also, ja. Und hier gibt's was, was für dich interessant sein könnte, für Becker. Mich? Ja. Denn hier steht, aber auch über direkte elektromagnetisch gerichtete Wellen, eindimensional, wie bei Professor Konstantin Meil beschrieben. Und da wird eine Klammer zugemacht, obwohl keine aufgemacht wurde. Das ist meine Klammer. Ja. Die haben sie mir geklaut, deswegen kann ich sie nicht zumachen. Darum ist die hier. Ich verstehe. Mhm. Ja. Und was man so machen kann damit, ist zum Beispiel Prüfungen bestehen. Das will ich auch mal kurz zeigen. Aber nur damit? Ja. Manchmal muss ich nicht mit meinem Vater reden, erklärt die 19-jährige Angelika Winter, Name geändert. Wir verstehen uns blind. Nach dem Tod meiner Mutter vor 19 Jahren ist Dad meine wichtigste Bezugsperson. Wir schulen uns richtig in Telepathie. Wie alt ist die? 19. Und die Mutter auch von 19? Ja. Okay. Also sie hat ihre Mutter nicht gekannt. Ja, okay. Also seit dem Tod der Mutter, ja, die sie nicht kannte. Ja. Also war schon immer in ihrem, ja, Leben, ja, die wichtigste Bezugsperson. So ist es halt, wenn man sich die Geschichten schlecht ausdenkt. Ja. Wir schulen uns richtig in Telepathie. Und ob sie es glauben oder nicht, bei der Prüfungsarbeit zur Bürokauffrau hat er mir über Telepathie geholfen, die Fragen zu beantworten. Wie wär's mit, du hast gelernt? Ja, oder wie wär's mit, okay, jetzt gib dein Diplom wieder ab. Du hast geschummelt. Ja, wenn die das offensichtlich selber zugibt. Paranormal, ja. Schummeling. Ja, ja. Oder ist es dann wieder? Nein, dann habe ich doch gelernt. Aber fürs Magazin, da hat mein Vater mir die Prüfung zur Bürokauffrau vorgesagt. Ich finde das schön. Wenn ich telepathisch begabt wäre, dann würde ich andere Sachen machen, als mir die Prüfung zur Bürokauffrau vorlesen lassen. Ja, ich würde mir lieber von den Leuten um mich herum die Geheimzahlen ihrer Karten vorlesen lassen. 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Ja, das ist meine. Ach, oh, Mist. Nee, das ist nicht. Bei meinem Koffer muss ich jetzt die Kombination nennen. Das ist bei meinem Handy. Ah, okay. Ah, und weil vielfältige Untersuchungsreihe festgestellt haben, dass Telepathie vor allem zwischen Menschen funktioniert, die sich sehr nahe sind, gibt es darum wahrscheinlich auch das Sprichwort, die haben die gleiche Wellenlänge, denn Gedanken sind Impulse. Hast du nicht, die sind auf der gleichen Wellenlänge? Ja, es kommt, dass man, genau, auf der gleichen Wellenlänge, es kommt ja eigentlich aus dem Surfen, aus Maui, Maui. Ah, so. Aber wenn jetzt die Welle ganz groß ist, was macht man dann? Dann ist das die perfekte Welle. Aber stand da auch das drin mit den Hunden, dass sie immer schon wissen, dass das Herrchen nach Hause kommt? Weiß ich nicht mehr. Das war zu generisch. Das hat mich so beeindruckt bei der Evolution. Stimmt. Man geht nach Hause und dann... Dann hätte Hachiko wissen müssen, dass sein Herrchen gestorben ist und wäre dann nicht... Auch Hachiko. Ich wollte den vielleicht noch sehen. Es tut mir leid. Danke. Bitte. Das war der zweite Strike für heute. Wie viel habe ich? Noch einen. Dann bist du raus, dann kommt Henning wieder. Genau. Not. Ah, das hier ist auch sehr schön. Dann gibt es so diese mystische Schicksale. Und das ist immer so, es passiert irgendwas. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Magazine so Meine Lebenslüge oder Meine große Sünde oder sowas? Nee. Wo immer so, das müsst ihr euch mal anschauen, da sind immer so Schicksale von so Frauen, die dann schreiben, mein Mann hatte Krebs, aber ich war in den Armen meines Geliebten oder sowas. Mhm. Und so in etwa ist es auch, aber halt nicht mit irgendjemand hat Krebs oder sowas, sondern mit Magie. Und mein Mann war Zauberer, aber ja, ich wollte jemanden, der nicht die ganze Zeit die Geschirrspülmaschine mit seinen Gedankenkräften ausräumt. Ja, also da kannst du dich ja einfühlen. Ja, ja, stimmt. Und was hier zum Beispiel gibt, ist Heide Lorenz, Name geändert, hätte fast ihre kleine Tochter verloren, denn der Gartenteich wurde Britta fast zur Todesfalle. Nymphen. Und worum es dann geht, ist, dass die da waren es geht leider nicht um Nymphen, dass die eben im Garten waren und früher war da eine gutherzige alte Frau, die Rosi hieß und ganz fanat in Britta war. Und dann starb sie aber und dann waren alle traurig. Und dann sagt sie, auf jeden Fall war ich gerade dabei, die Wäsche in die Trommel zu räumen, als ich unruhig wurde. Und hier muss ich noch mal kurz sagen, dass die Zeichensetzung in diesem Heft total seltsam ist, denn hier fängt eine neue Zeile mit einem Komma an. Okay. Ja. Und es war wie ein Rufen, das ich hörte, und zwar von Rosi. Blödsinn, murmelte ich vor mich hin und stellte die Waschmaschine an. Doch dann schoss mir wieder die gute Rosi in den Sinn. Und dann sieht sie in ihrem geistigen Auge Rosi, die auf den Teich zeigt und panisch ruft, Britta, schnell Britta. Das ist, glaube ich, so wie bei The Ring. Da sieht der Mann, sieht die doch so im Fernseher, wie der Typ so da steht mit so einem Taschentuch über dem Kopf. Und so ungefähr. Britta. Ja, und dann geht sie halt raus und dann merkt sie, dass Britta gerade am Ertrinken ist und dann holt sie die raus und dann ist wieder alles gut. Und also sie macht einfach so. Ja. Ja. Ja. Sie holt das Kind da raus. Antiklimaktikbot. Naja, ich kann ja noch ein bisschen spannender erzählen. Ich hastete ins Haus, rief den Notarzt an und rannte wieder zu meinem Mädchen. Endlich hörte ich die Sirene. Der Arzt beugte sich über die leblose Britta, doch dann ein Wunder. Ich hörte die Worte, die ich nie vergessen werde. Mama, ist die Rosi wieder bei den Sternen? Ich stützte mich auf sie, umarmte, küsste sie und sagte leise, ja, mein Schatz, und sie ist immer in deinem Herzen. Oh. Romantisch. Und das, was sagt jetzt Jonathan Frakes? Haben wir uns das nur ausgedacht? Ja. Ja, das haben wir uns nur ausgedacht. Ansonsten kommt jetzt Lady Gaga, Michelle Hunziker, Madonna und Ralf Bauer. Ralf Bauer. Der beliebte Fernsehschauspieler findet durch tägliche Yoga-Übungen seine innere Mitte und Balance. Da sieht man wieder, wenn Yoga schon in so einem Magazin vorkommt, dann wundert es mich gar nicht, wenn die katholische Kirche sagt, wir brauchen mehr Exorzisten wegen Yoga. Ja, das stimmt. Ja, und hier geht es halt darum, dass Stars auch spirituell sind. Und das ist halt so der Gala-Aspekt dieses Magazins. Und zum Beispiel Stars wie Marilyn Manson, Alice Cooper und Joan Collins erzählen dort ihre mystischen Begegnungen und Gänsehauterlebnisse im Biography-Channel. Weiß ich nicht, was das ist. Wow. Weiß ich nicht. Und Justin Timberlake trägt auf dem Rücken ein Schutztattoo und will als Kind Engelbegegnungen gehabt haben. Möchte er? Er will gerne, aber. Das wäre so schön gewesen. Ja. Und Charlie Sheen bietet einen Schamanen um Hilfe. Charlie Sheen. Winning. Ja. Mehr brauchen wir nicht dazu sagen, Ende. Außer Charlie Sheen. Ja. Ah, hier geht es auch um die coole, nein, denken Sie mal, also hier steht, warum man das auch machen sollte und da ist das Fazit, denken Sie mal an das coole Lächeln von Ralf Bauer, an die Power einer Tina Turner und die Freiheit eines Richards. So, ich weiß. Na, hat Tina Turner nichts geholfen, jetzt ist sie trotzdem gestorben. Immer noch, genau wie letzte Woche. Ja, und nur weil Sonny sie immer geschlagen hat. So, das reicht auch jetzt von diesem Artikel. Dann gibt es noch einen schönen Artikel, der ganz komisch bebildert ist. Wow. Über Karten zeigen uns die Zukunft, wo eine Frau bei so einer Zigeunerin ist. Und die Zigeunerin hat so ganz viel Tarotkarten und so eine Kristallkugel. Und die Frau hat einen Cosmopolitan. Und wir meinen nicht das Magazin. Nein, die hat einen Cocktail dabei. Aber das ist kein Cosmo. Wieso ist das kein Cosmo? Weil der viel roter ist. Ja, der ist nicht gut gemixt. Ach so. Ist zu wenig Cranberry. Das ist auch ein Tequila Sunrise. Ich glaube, der ist einfach schlecht gemischt. Oder vielleicht haben sie so. Ekliger Manhattan, den keiner mag. Vielleicht haben sie einfach so Fanta reingetan. Oder? Das ist vielleicht unser esoterisches Mixgetränk, was sie da trinkt. Ja, Mondwasser mit. Vielleicht ist es das. Ja, vielleicht ist es das, was wir meinen. Das wäre echt mal cool, eine Cocktailbar anzubieten, wo alle Cocktails mit Eiswürfeln aus Mondwasser gemacht sind. Da kannst du echt nochmal richtig was drauflegen. Ich hätte gerne eine Mila Woman on the Rocks. Jetzt müssen wir versuchen. Und ich meine Eis. Mixgetränke mit Mila Woman zu machen, damit das irgendwie ein bisschen besser schmeckt. Wenn ich zum Beispiel ein Bier mir aufmache und so ein 2 Cl Mila Woman da rein tue, schmeckt das trotzdem noch lecker. Das Bier. Ja. Ich nenne es Beer Woman. Ja, so viel zu diesen Karten. Nein, ich will aber noch man eine... sagt ja gar nicht mehr Zigeuner, Roger. Nein, das sind ja auch Fabelwesen. Als ich in Frankfurt gelebt habe, da waren im Kinderhort immer diese kleinen Jungs in so schicken Anzügen und das waren die Roma-Jungs immer. Das weiß ich jetzt noch. Was hat das mit Zigeunern zu tun? Die 5 deutschen Jungs, die bei mir in der Klasse waren, haben dann gesagt, so spiel nicht mit den Roma-Jungs. Sing nicht ihre Lieder. Sag nicht ihre Kleider auf. Zieh nicht ihre Kleider an. Sonst kommt der böse Opa. Mann. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen, was man machen kann mit Karten legen. Ein Beispiel, Doppelpunkt. Jahrelang litt ich an Schulterschmerzen. Die Karten rieten mir zu Geduld und von einer Operation ab. Die Schmerzen würden von selbst verschwinden. Es traf ein. Ende. Cool. Und es gab auch noch mehr gute Sachen, die eingetroffen sind. Zum Beispiel, bei meinem Schwiegervater wurden Schatten in der Lunge entdeckt. Madame Lenormand riet, da nichts zu unternehmen. Sie würden von selbst verschwinden. Ein halbes Jahr später waren sie verschwunden. Denn also, mein Vater war gestorben. 90% der Sachen, die sie macht, sind anscheinend Leuten dazu raten, nichts zu tun. Ja. Vielleicht nicht das Schlechteste bei manchen. Ja. Ja. Also das ist zum Kartenlegen. Schatten in der Lunge. Schatten in der Lunge, ja. Dann gibt's hier jetzt mehr Fortuna. Glück ist kein Zufall, das ist Werbung. Und die macht Astrologie, Karten, Pendeln und Hellsehen. Und ein eher, sagen wir mal, mittelständischer Unternehmer ist Deutschlands bekanntester Wahrsager. Steht nämlich in seiner Werbung Wolfgang Uhl. Und das ist der hier. Ja. Und da steht, in langjähriger Familientradition entwickelt Wolfgang Uhl eigene Methoden der Pendel- und Fotoanalyse, Schriftdeutung, Voraussagen zu allen Lebens- und Liebesfragen, bei Heirat, Familie, Partnerschaft, Prüfung, Beruf, Erfolg und Gefahren, bla bla bla bla bla. Und was er auch macht, ist Energieübertragung und Blockadenauflösung. Und er hat nicht nur seine Telefonnummer angegeben, sondern auch seine Handynummer. Oh cool, ich wollte das mal an. Und auch seine E-Mail-Adresse, nein, nicht seine Webadresse und seine Zuhause-Adresse. Echt jetzt? Er wohnt nämlich in der Neheimer Straße 5660. Das dürfen wir nicht sagen. Was natürlich, das ist Werbung. Echt? Steht da drin. Wir machen kostenlose Werbung hier. Ja. Ich bin gespannt, wann den Leuten auffällt, dass wir eigentlich ein Werbepodcast haben. Dass wir dann so eine Einblendung haben müssen unten im Bild. Im iPod. Dauerwerbesendung. Dauerquatsch-Sendung. Oh, Heilpflanzen. Ist das die Hildegard Knef? Das ist Hildegard Knef. Ah, die neue. Aus Bingen. Aus Bingen. Ah. Die in Bingen gewohnt hat und jetzt aber umgezogen ist nach Googlen. Und da wird jetzt gesagt, was man so für Pflanzen essen kann, um besondere Kräfte zu kriegen. Also es sind so Heilpflanzen aus dem Garten der Natur, nicht aus dem Garten, weiß nicht, was es sonst für Gärten gibt. Dem Garten der Industrie. Der Garten der Industrie, der wo alles genverseucht ist. Mhm. Und man kann zum Beispiel... Aus Schrauben besteht. Zum Beispiel sehr gut ist Pfingstrose, denn die Wirkung ist, bei schlechter Lebensweise und Ernährung hilft sie, so manche Schäden auszugleichen. Für Hildegard von Bingen war es eine hilfreiche Pflanze. Ja. Erst Meckes und dann Pfingstrose. Ja, richtig. Das hilft, das auszugleichen, die Schwingung. Ja. Ich mochte sie lieber in die Sünderin als in die Landschaftsgärtnerin. Die Landschaftsgärtnerin, der neue Film. Und was hier immer steht zu jedem Kraut ist einmal das Magische und dann die Wirkung. Zum Beispiel ist gerade ein Titel für die Fortsetzung eingefallen. Die Bauchschmerzen der Landschaftsgärtner. Ja. Zum Beispiel bei Kürbis ist das Magische, der Kürbis ist ein Symbol für langes Leben und Gesundheit. Man sagt, er stehe zu einer besonderen Verbindung zur Sexualität und Lebensfähigkeit. Nein! Sexkürbis. Wirkung, er enthält viel Vitamin E und Selen. In der Schwangerschaft wird er gegen Erbrechen eingesetzt. Und sein getrockneter Kern ist ein gutes Mittel bei Prostataleiden. Also wenn man sich übergeben muss, stopft man sich einfach einen Kürbis in den Mund. Ja, ja, dann passt das nicht mehr raus. Ja. Und was ganz interessant ist, Wurmfahren kann das Haus vor einem Blitzschlag schützen. Was? Cool, das ist viel billiger als Blitzer. Ja. Und jeden, der ihn trägt, wird vor allen Bösen bewahrt. Oh. Okay. Du musst einfach so einen Topf tragen, wie bei Leon der Profi am Ende, der Teleportman. Du musst so einen Wurmfahren, auf jeden Fall, wenn du so Rennfahrer bist oder Schornsteinfeger, dann sollte man immer ein bisschen Wurmfahren dabei haben. Wurmfahren ist auch sehr gut gegen Würmer. Steht hier. Das ist so bescheuert. Vor allem ist es so gut, weil diese Tipps sind jetzt ja auch nicht mehr so wirklich neu. Also ist Mistel dann auch gut gegen Mist? Neueste Forschung von 2012. Mistel ist gut gegen Mist. Anthroposophische Krebstherapie. Also für. Ah. Verbessert die Lebensqualität von Krebspatienten. Cool. Nicht. Durch Schönheit. Findet laut Sage ein Mädchen Misteln an Apfelbaum, wird es bald zur Braut. Ah. Dann digitiert dann zur Braut und kriegt dann neue Fähigkeiten, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und Erbrechen, aber dafür gibt es ja den Kürbis. Genau. Ja, dann gibt es ja ein persönliches Kosmoshoroskop und mit persönlich meinen die nicht persönlich. Okay, persönlich meinen die generisch. Ja, ein normales Horoskop. Dann halt diese, oh, die Tibet-Küche, die wir letztes Mal gemacht haben, die ist immer noch Quatsch. Und dann wird uns gesagt, was es so für die Träume gibt, die man hat und was es da für Bedeutungen gibt. Ah. Zum Beispiel. Da sind wir doch eh schon Profi. Ja, ja. Mach ich auch wieder auf. Zum was Beispiel, bedeutet Hamster und was bedeutet Tiefgarage? Hier steht Tiefgarage. Steht für, Sie haben einen Hamster. Komisch. In Ihrem Herzen. Hier steht, Sie stehen vor einem Abgrund, träumen von tiefer Absturz. Sie können vor einem Lebensschritt stehen, der Ihnen Angst und Kummer bringt. Ah. So wie Eowyn. Also hier sind andere gute Tipps, zum Beispiel träumt man von einer Geburt, dann steht das Leben vor einem Neuanfang. Träumt man vor einem Urlaubsstrand, hätte man gerne Urlaub. Ja, so sind hier echt die Deutungen. Das ist super knallhart wichtig. Und hier, ja, dann kommt ein Traumexperte, der auch sieht aber auch das erst die Bedeutung rechts links stehen und dann steht auf der anderen Seite, das sagt der genau, Experte. Genau, das sagt der Experte. Warum nicht gleich den Experten genommen? Ich weiß es nicht, damit das mehr ist Text einfach da nicht ist durchdacht. Ja. Und der Experte sagt auch nichts Interessantes. Der sagt genauso blöde Sachen wie alle anderen. Das ist echt eine super Zeitschrift. Oh nein. Und dann geht es um Pendeln und da steht Expertentipp von Werner Giesing. Shoot the cyber team in until it dies. Nein, da steht so, pendeln sie richtig. Und man pendelt, indem man das hält und dann pendelt das Ende. Oh. Das also darf so man nicht den Arm richtig bewegen, so wie in Dämonenverschwörung. Nein. Das ist dann linksrum fünfzackiger Stern. Nein, darf man nicht. Man muss aber am Anfang testen. Wenn du es halt hältst, dann musst du sagen, jetzt sag mal ja. Und dann macht, wenn das dann nicht ja macht, dann ist es falsch kalibriert sozusagen. Ja. Das muss man da machen? Defragmentieren. Halt ordentlich defragmentieren, so. Ja. Ordentlich einen Klaps drauf. Genau. Aber jetzt genug von dem Zeug. Sieht schön aus. Das sieht aus wie Menschenschicksal. Ja, jetzt kommen wieder diese mystischen Schicksale, wo was wieder ganz langweilig ist. Eine Botschaft in der Nacht leitete mich zum Liebesglück. Oh. Eine fremde Gestalt griff nach meiner kleinen Tochter. Vibrator. Ja. Ich stürzte und sah meinen Todestag. Und das ist immer so eine Story und dann ist es immer langweilig. Hat das gestimmt mit dem Todestag? Nee, die lebt noch. Nee, er ist nicht. Er war eine kurze Zeit im Jenseits, aber dann ging es wieder. Cool, ist wieder gut. Wie mit Sabine Wolf. Das ist ein Highlander. Jetzt ist er der Highlander, ja. Männer müssen ja immer alle Krankheiten sehr überbewerten. Wahrscheinlich hat er einfach nur ein bisschen. Männer sind nicht krank, hallo. Männer tun. Willkommen zum Podcast der Sexisten. Was soll das denn heißen? Ja, das bedeutet, dass Männer immer viel mehr leiden als Frauen. Das stimmt Frauen überhaupt nicht. Guck mal hier, ich habe hier einen winzigen kleinen Punkt und der tut so weh, aber das macht mir gar nichts. Ich habe einen Schnitt in meinem Finger und der tut total weh heute, den ganzen Tag schon. Und ich habe das noch keinem gesagt. I rest my case, Henrik. I rest my case. Das ist ein winziger Minischnitt. Außerdem, ich nehme heute schon wieder auf, obwohl ich, es ist noch gar nicht so lange her, sehr krank war. Sehr, sehr krank. Todkrank. Ja. Quasi. Ja. So todkrank wie der Herr hier wahrscheinlich. Was soll das denn heißen, echt? Ist ja blöd. 2,5. Oh. Ja. Ich ist sehr mutig von dir, dass du dich der Herausforderung stellst, Tim. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich auch nicht, aber... Aber wenigstens einen dieser mystischen Schicksale möchte ich kurz anreißen, weil das ist das Unrealistischste. Es geht nämlich darum, dass, also das, wo die Botschaft in der Nacht sie zum Liebesglück leitet, ist nämlich so, dass sie im Schlaf die Botschaft empfängt, dass sie die Wohnung, für die sie sich angeschaut hat, sie will umziehen, dass sie sich die nehmen soll und dann den Makler heiraten. Und das ist einfach unrealistisch. Wer will schon einen Makler heiraten? Vielleicht war die eigentlich die unterbewusste Botschaft, ich habe keinen Bock, den Makler zu bezahlen. Mhm. Aber wenn ich ihn vielleicht ein bisschen verführe, muss ich nichts bezahlen. Und dann hat sie wieder gemerkt, ich mag den und dann haben die sich verliebt. Ja, wer weiß. Ich habe auch den Makler geheiratet. Ja? Ja. Nee, du hast es doch gesagt, dass du keinen Makler zahlen musst. Ja. Indem du die Vermieterin geheiratet hast. Ja, zum Glück nicht. True Story. Hier. Ansonsten gibt es kostbare Schmuckstücke zum Valentinstag, zum Beispiel das Vaterunser als Schmuckstück. Oh, nice. Das ist praktisch. Richtig handy, wenn man in der Kirche ist das und ist mal wieder nicht auf und richtig laut mitmachen möchte. Ja, da ist ein Kristall und was? Und in dem Kristall drin ist das Vaterunser. Ja, kannst du einfach diesen Kristall dann so in die Hand nehmen und vorlesen. Schön laut. Muss hoffen, dass sie auch denselben Wortlaut haben in deiner Kirche. Ja. Und dass das nicht irgendwo hier... Nicht hier in Hemminam. Ist aber nichts für alte Leute, ne? Nicht irgendwo produziert wurde, wo die das nicht so richtig, richtig reingeschrieben haben. Halten Sie ihn gegen das Licht. Ja, und das Schöne an diesem Schmuckstück, also es ist ein Kreuz, wo so ein kleines, kleine Perle drin ist. Murmel. Und in dieser Perle oder Murmel ist das Vaterunser eingraviert. Cool, also kannst du von hinten mit einem Laserpointer da drauf. Richtig. Und das vor dir auf dem Boden projizieren. Richtig. Oh, das wäre wieder und awesome. Dann markiert das den Punkt, wo der Templer begraben ist. Und das ist nicht nur, hat nicht nur das Vaterunser, sondern auch 9 kostbare Swarovski-Kristalle. Kostbare Swarovski. Ja, das ist doch das Glas, oder? Swarovski-Kristalle. Ja, wie viel kostet das? 70 Euro. Ach. Zahlbar auch in 2 Monatsraten zu je 35 Euro. Ah. Für die Leute, die nicht rechnen können. Alles vor 2 Monate Muttertag. Ja, und man kann aber auch eine Kette kriegen mit 10 Diamanten und die außerdem personalisiert ist mit bis zu 10 Namen. Zum Beispiel mit den Namen Peter, Jennifer, Michael und Hannah. Das sind doch die Erzengel, oder? Das sind doch die Erzengel. Jennifer. Einer der Engel, die weniger vorkommen in der Bibel, aber deswegen nicht weniger wichtig. Und Erzengel Hannah. Erzengel Peter, Erzengel Michael. Alle gibt's. Peter gibt's wirklich. Ja, aber nur den Peter, alle anderen ist ja Humbug. Ja, dann gibt's auch noch hier Kraft der Gedanken, wie der Wunsch Wirklichkeit wurde, ich weiß es nicht, die Selbstständigkeit als Friseurin. Wurde wirklich durch spirituelle Gedanken. Dann gibt es hier eine ganz komisch bebilderte Seite, was so aussieht wie bei Germany's Next Topmodel. Mhm. Ungefähr so eine Frau, die so, wie soll man das sagen, die ist so, auf jeden Fall hat sie einen riesigen Totenschädel dabei. Das ist Corazon de Knochen. Ja, aber das sieht halt nicht gruselig aus, sondern halt wie so ein Modeshot. Das könnte irgendwie was von der Zillow oder vom Orkus ja, oder sowas. So ein Gothic-Magazin. Ja. Ja, dieser Totenschädel ist aber auch total schlecht, weil das so ein Comic-Totenschädel ist. Ja, der mit viel zu großen Augen und sowas. Fandango. Ja, so sieht das aus. Und in dem Artikel geht es um Schutz vor bösen Angriffen und gemeint ist halt, dass man nicht verflucht wird und sowas. Ach, und die verflucht Leute? Nein, doch, die bebildert Artikel, in dem es um Schutz vor bösen Angriffen geht. Aber hier gibt es zum Glück ein paar Methoden, um das abzuwehren und ich denke, die kann ich einfach vorstellen. Da werden wir jetzt nicht zu viel den an Leuten klauen. Zum Beispiel gibt es am Dreikönigstag, kann man sich CMB schreiben lassen, das hilft. An die Haustür. Kleinen Kindern. Ja. Und der eine ist schwarz angemalt. Das ist genau. Jetzt noch ein Jahr hin. Scheiße. Dann kann man auch mal ein Hufeisen an den Haustüren. Ah, das ist ja ganz gänzlich unbekannt. Ja, das ist echt gute News, was wir ja präsentieren. Total, ich mag das immer, vor allem, wenn dann in Filmen Leute Türen knallen und dann ein Hufeisen auf den Kopf bekommen. Immer wieder lustig. Oh. Dann macht so ein Geräusch so, bumm, und dann hat man eine ganz große Beule, die so aus dem Kopf kommt. Dann gibt es so Vögelchen, die drumherum, egal. Ja, über jemand Struppi. Dann kann man auch mal einen Haussegen an den Wänden, zum Beispiel Gott schütze dieses Haus und alle, die darin wohnen. Oh. Und wer in Liebe steht, versiegelt sich gegenüber bösen Angriffen. Ah. Ich kenne noch eine Methode. Was denn? Man stellt sich einfach ganz viele Kreuze in seiner Aura vor. Ja. Ansonsten habt ihr einen Nazar? Ja. Das ist doch das aus dem Französischen, oder? Aus dem Nahen Ostischen. Hier steht nämlich, wenn man im Nahen Osten schützt man sich mit einem Nazar, blaues Nazar. Auge, das man mit sich führt. Nazar. Ach so. Ah, ja. Das, Nazar. Ja, genau. Ja, das, genau. Was man das Zeichen, dass die Taucher für okay machen, Becker. Habe ich reingefuckt. Und andere Leute für was anderes. Ja, das ist dieser weiße Kreis und drinnen ist dann noch so ein blauer Kreis und in der Mitte ist so ein schwarzer Kreis, oder? Und es gibt es auch so als Schmuck und so zu kaufen. Ja, genau. Wenn man in die Türkei geht, da kriegt man das so. Kriegt man das auf einem Nazar zu, er steht. Genau. Der Nazar-Bazar. Ja, oder Fatimas Hand. Eins von beiden gibt es auf jeden Fall. Ich kaufe immer. Fatimas Hand. Das ist auch so ein Schmuckstück, das man halt aus dem. Ich kaufe immer diese abgehackten Affenhände, wo man sich was wünschen kann. Und zuletzt, seit dem Altertum herrscht der Glaube an die Farbe Rot. Sie soll Schutz vor bösen Geistern und negativen Einflüssen gewähren. Das ist zum Glück nicht kulturell abhängig, sondern das ist interkulturell. Der Glaube an die Farbe Rot. Ja, das ist eines der Mittel, um Böses abzuwehren. Ist aber ich glaube nicht an die Farbe Rot. Ja. Die existiert ganz für mich kontrovers, nicht. Becker. Ja. Was hast vor allem du für ein Kleid? Ich bin halt ein Skeptiker. Ich muss nicht an alles glauben. Skeptisch, dass es Rot gibt. Ja, ansonsten Ich glaube, der Rest des Magazins, den können wir uns auch langsam sparen, weil da passiert nicht mehr viel Neues. Ja. Aber es ist hierher schon richtig viel passiert. Ja, es passiert eigentlich gar nicht. Das ist es halt in diesem Magazin, das ist so billig gemacht, das ist wirklich schlimm, weil es wirklich nur so ganz billige Sachen, was man schon immer wusste, wird dann so dahingeschrieben, so diese Standard-Aberglauben-Sachen. Ja. Noch nicht mal irgendwas besonders Tolles und dann so Leserfragen. Manchmal höre ich Stimmen. Kann das sein oder bilde ich mir etwas ein? Und dann sagen die natürlich als Antwort, ja, kann schon sein, aber vielleicht auch nicht. Oh, danke für die Hilfe. Und mein toter Ex-Mann verfolgt mich Tag und Nacht. Und, das ja, ist creepy. Vielleicht hast du den Job nicht richtig gemacht. Eine Sache ist aber auch wieder, die schön zeigt, was ich so dumm finde an diesen ganzen Sachen. Wenn so Leute schlecht behandelt werden. Zum Beispiel hier, bin ich verflucht worden? In meinem Leben geht alles schief. Beziehung kaputt, Job weg, ständig Streit und so weiter. Wie bringe ich dann wieder Licht in mein Leben? Und die Antwort ist, Glückwunsch, du hast die Brandrodung erlebt und bist ähnlich wie ein Kind, nackt und frei. Herzlich Was ist denn das für eine Antwort? An dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch von mir. Brandrodung. Ja, Sven V. aus Gießen. Ich meine, es ist natürlich auch ein ausgedachter Leserbrief, aber diese Einstellung ist doch irgendwie scheiße. Das wächst auf jeden Fall nach. Wenn man sowas sagen will wie, das ist eine Chance für einen Neuanfang, ist es ja wirklich gar nicht schlecht, aber die Art und Weise, wie die das sagen, ist echt so. Herzlichen Glückwunsch. Mein Kind ist gestorben. Voll assi. Ja, naja. Aber super, mir gefällt das mit dem... dass sie sowieso Leserbriefe da bringen in dem ersten Magazin. Ich weiß ja nicht, ob es das erste war. Da steht zwar neu, aber vielleicht meinen die damit, dass es neu rausgekommen ist in diesem Monat. Vielleicht gibt es ja das schon als Online-Magazin die ganze Zeit. Ja, wer weiß. Vielleicht bei hier GoFeminin. Stimmt. Müssen wir dringend auch nochmal eine Sendung drüber machen. Nee. Ja. Und hier gibt es... was es dann noch gibt, ist so wieder so Produktseite, aber da merkt man, dass es nicht die Leute sind wie im Apineth. Ja, das sieht auch nicht besonders teuer aus. Oh, kostet trotzdem 53 Euro. Ja, das kostet 53 Euro, aber das ist nur eine der Sachen. Die meisten Sachen auf dieser Seite kosten nur so 3 Euro oder 6 Euro. Zum Beispiel ein Suncatcher, was, soweit ich das sehen kann, einfach nur so eine Sonne aus so Glas ist. Kostet 6 Euro. Das ist einfach so ein Fensterbild. So ein Fensterbild. Sieht aus Window-Color gemacht. Ja. Sollte man lieber die echte Sonne aus dem Glas nehmen. Ja, oder ein Tiger in den Tank. Wie ich verschenkt habe zu Weihnachten, so ein Einmachglas, das man sich auf die Fensterbank stellt und wenn es dunkel wird, dann fängt es an zu leuchten. Krass. Schön, ne? Das ist ein bisschen gruselig. Das ist voll schön. Dann gibt es auch noch ein Airspray Honig-Kamille. 8 Euro. Airspray. Es ist einfach so, wenn man, was man in die wenn man in den Raum gepupst hat, dann stinkt es ganz toll. Ja, genau. Wenn du in deiner Wohnung ein WC, ich meine, das kennst du ja nicht, aber wenn du ein WC in deiner Wohnung hast, da kann man das dann reintun. Ach nee, der ist doch so klein. Im Wohnzimmer. Ach, du hast eins im Wohnzimmer, weil du in einem schwäbischen Haus. Ja. Nein, stimmt nicht. Das Haus ist nur ganz alt, aber es ist renoviert alles. Ja, stimmt. Also ich würde deine Wohnung letztlich on air runter machen. Ja, das mache ich nachher, wenn der Podcast zu Ende ist. Oh, so gemein heute. Ich möchte dieses Magazin abschließen, ja. Aber ich will noch einen schönen Knaller bringen zum Schluss, nämlich die beste Werbung in diesem Magazin, nämlich das Geheimnis für romantische Zweisamkeit. Neue Freude an Erotik dank gesunder Blasenfunktion. Das ist ich möchte mehr hören. Das Bella Luna, das Natursekt-Magazin. Ultra Cranberry, Gentechnik frei von Dr. Hittich. Freuen Sie sich auf unbeschwerte Stunden zu zweit. Bärenstarke Unterstützung für gesunde und starke Blase. Yeah. Extra Schutz für gesamten Harntrakt. Mutter Natur hat die Lösung. Natürlich 100% frei von tierischen Bestandteilen, Gluten und Laktose. Und Susanne Freigärtner aus 51597 Friesenhagen sagt dazu: Lange Zeit hatte ich immer Probleme mit eingefangenen Darmbakterien. Ich bekam Blasenbeschwerden vermehrt nach dem Sex, obwohl ich direkt anschließend zur Toilette gegangen bin. Dank Ultra Cranberry bleibe ich jetzt entspannt liegen. Cool. Und lass einfach alles laufen. Ja. Und man kann, wenn man jetzt hier das hinschreibt, dann kriegt man eine Packung gratis. Und 2 Packungen nicht gratis für 20 Euro. Das ist gut, dass da oben dieses Pärchen abgebildet ist. Und diese, was steht da oben? Das Geheimnis für romantische Zweisamkeit. Auf uringelbem Hintergrund. Ja. Und hier steht schnell anrufen. Ganz normale Menschen. Gebührenfrei, kein Vertreterbesuch. Also Dr. Hittich, finde ich sehr gut, dass er uns endlich das Geheimnis für romantische Zweisamkeit erzählt hat, nämlich gesunde Blasenfunktion. Ja. Und Kürbis und Senf. Kürbis und Senf, das gehört auch noch dazu. Ja, das war's von diesem, von diesem Magazin. Der geomantischen Zweisamkeit. Der geomantischen Zweisamkeit. Genau. Und man kann hier noch als letztes, ganz als letztes am Ende ist noch eine Werbung, also hinten drauf im Magazin, wo man kaufen kann. 25 gratis magische Karten für 30 Euro. Ja, das steht hier so. Hier steht, Bestellschein für ein neues glückliches Leben, gratis 25 magische Karten und dann steht dann hier 29,80 Euro. Aber man kriegt halt noch irgendwas anderes, so ein Dossier Seelenspiegel von Franz Matz. Aber ja, das steht hier nur ganz klein. Ach ja, plus 5 Euro Versand. Oh, ja, das ist ja echt. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Vor allen Dingen, wo die immer diese 5 Euro Versand her. Ja, ja. Ich bin ja angestellt als Post-Hiwi meinerseits. Ja. Und ich denke, dass das maximal, aber maximal 2,20 Euro kosten müsste, so 25 gratis Card. Ja, ich finde es auch sehr seltsam. Aber vielleicht Verpackung ist natürlich auch immer sehr teuer und viel Liebe zum Detail zugeklebt. Die knutschen es dann nochmal, bevor sie es in den Briefkasten schmeißen. Ja, die versiegeln auch den Briefumschlag mit einem Klebeband. Im aufwendigen Kartonbooklet. Ja, aber apropos Karten. Ja, in so einer Folie, wo man das so selber rausstanzen muss, die gratis Karten. Das war schön. Mal die Hälfte zerreißt. Genau. Und wir haben ja auch Gratiskarten. Ja, richtig. Becker hat Gratiskarten mitgebracht, weil unser Podcast hat schon lange keine Karten. Seit wir keine kurzen Folgen mehr machen, haben wir keine Karten mehr. Keine Kartenmagie mehr im Podcast. Stimmt. Wir machen nur noch ganz lange Folgen. Also als ich bei meinen Eltern daheim war, da fand ich eines Tages diese Kiste, diese kleine Kiste, wo drauf steht Pierre Frank und Frank wird ganz verrückt geschrieben, erfolgreich wünschen. Und mit verrückt meine ich F-R-A-N-C-K und H. Dankeschön. Kann ich das in den Shownotes auch richtig machen. Ja. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, wer kauft sich denn sowas? Und dann gesagt, wir. Und dann hat mein Vater erst behauptet, das hat ihm irgendwie geschenkt, bis meine Mama gelacht hat und gemeint, nee, das hast du dir selber gekauft. Und dann hat mein Vater das einfach auf sein alter Ego, nämlich seinen zweiten Vornamen, abgewälzt. Also wir sagen jetzt mal, er heißt Harald Walter und dann würde er sagen, ja, das hat Walter gekauft. Er heißt wirklich Harald Walter. Name geändert von der Redaktion. Name ja. Und Geschichte geändert. Not. Alles geändert. Ja, jedenfalls wird es so wenn man sich so in einen Laden verirrt, am Bahnhof, wenn man noch Zeit hat und da sich so die Postkarten anguckt, wo dann so Landschaften und so Detailfotos in Makro aufgenommen werden, so sieht das dann aus. Und dann steht da in bunter Schrift noch irgendein Spruch drauf. Kennt man, wenn man sich auch sieht, auch viele Kalender, die genau in diesem Style sind, wo dann steht, den Sachen Tag ein guter Tipp, wie du davor gerettet wirst, verrückt zu werden. Zum Beispiel mit Zwiebel kriegt man gut Rotwein aus dem Flocati. Genau. Wenn man krank ist, einfach eine ganze Zwiebel essen. Ja, oder ein Zwiebeltee machen und dann brechen, dann geht es einem wieder gut. Meistens, wenn man Lebensmittelvergiftung hatte. Ja. Ich Roger, das gebe ich dir mal. Ihr dürft jetzt jeder eins vorlesen. Darf ich eine blind ziehen? Ja. Okay. Möchtest du auch blind ziehen? Ich ziehe sehend. Okay. Wir machen jetzt den Contest. Ja? Wer die beste Karte hat. Okay. Auf meiner steht drauf, AG Müller Urania. Was? Jetzt dreh's bitte um. Ach so, okay. Da steht drauf, mir selbst zu vertrauen bedeutet, an mich zu glauben. Das würde ich gern jedem Hörer mitgeben. Ja. Ja. Als kleines Päckchen für den Tag. Ich bin offen und bereit, damit die Liebe in meinem Leben in Erscheinung tritt. Ich habe auf jeden Fall verloren. Nein, ich habe verloren. Bereit sein bedeutet, all die Wunder in meinem Leben zuzulassen. Hm. Na, vielleicht hast du doch verloren. Die Wirklichkeit entsteht tief in meinem Innern und tritt dann außen in Erscheinung. Ja, das sagt man einmal im Monat. Reeves in der Matrix. Oh. Die Wirklichkeit. Oh. Ja. Ja, jetzt können wir ein bisschen drüber meditieren. Okay, das ist ja echt ein wirkliches Zen-Rätsel, was hier ist. Ich habe neulich mit einem Freund von mir das Spiel gespielt. Ich lese den halben Satz und er muss ihn vervollständigen. Und es war unglaublich, wie gut er das hingekriegt hat. Ja. Aber das sind einfach so generische Sachen, da trifft man zu 70% genau. Dann lass uns doch mal eine Runde davon machen, um das zu verifizieren. Ja, nächstes Mal. Ja. Aber jetzt kann ich noch was machen, was ungefähr denselben spirituell aufbauenden Charakter hat. Nämlich, wir hatten ja letztes Mal einen Witz im Podcast von Kollega. Und da wir ja der Kollega-Podcast sind, kommt dieses Mal ein weiterer Witz von Kollega. Es gibt nämlich auf YouTube das Video, Kollega erzählt noch einen Witz. Und heißt es wirklich so? Das heißt so. Ja. Und ja, wer auch noch nicht weiß, dass oft an unseren Podcasts hinten dran noch was Lustiges dran ist, muss vielleicht die letzte Folge nochmal hören. Aber egal, jetzt erzähle ich jedenfalls den anderen Witz von Kollega. Und der hat mit Hunden zu tun. Also weißt du, treffen sich so zwei Hunde, sagt der eine, was geht ab? Sagt der andere, ey, ich bin Serbe, sehr beschäftigt. Und dann sagt der eine Hund, ja, und was machst du? Sagt der andere, ich bell grad. Ende. Danke, Kollege. Kollege ist mit Städtenamen. Ja, das ist so ein Thema bei ihm, Städtenamen, obwohl Pennsylvania eigentlich keine Stadt ist, aber egal. Das ist egal. Oh. Das sind die Details, ja, die nicht so wichtig sind. Ja, da hat der Big Boss uns wieder mal was Schönes beschert. Oh, ja. Danke, Kollege. Ja, das war's mit Kollege. Und jetzt, was machen wir jetzt? Einen schönen Traum vielleicht? Sollen wir einen Traum machen? Ja, ich bin schon die ganze Zeit müde. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr zu hören ist, aber der Podcast. Wenn immer so laut. Der ist so langweilig. So wenig Energie heute. Vielleicht sollten wir alle meditieren, damit vielleicht wir mehr Energie haben. Vielleicht sollten wir uns vor dem nächsten Podcast ausreichend energetisieren. Ja, also es stand ja letztes Mal der Wunsch. Ja, den habe ich rausgeschnitten. Ach so. Ich habe die Folge nicht gehört. Nee, ich habe die nicht gehört. Ich war dabei. Ich höre doch nicht die Folge. Ja. Stand nicht der Wunsch, aber. Du hast dir heute spontan überlegt. Ich habe mir spontan überlegt, dass ich geträumt habe heute Nacht, dass Hendrik zu mir im letzten Podcast gesagt haben soll, dass er gerne einen Traum hätte mit Lückentext. Ja. Und dann habe ich einen solchen vorbereitet. So eine großartige Idee. Das war gute Idee von dir. Ja, kannst du dich denn noch erinnern, was da wirklich reinkommt? Ich kann mich erinnern, weil das nicht so. Ansonsten kann ich das auch nachschauen. Hast du einen Spickzettel? Ich habe einen Computer, so einen tragbaren. Ich mache das am besten so, ich werde das Satz für Satz vorlesen und wenn eine Lücke vorkommt, dann werde ich euch. Dürfen wir raten? Dann dürft ihr raten. Kriegen wir am Ende Punkte, wer gewonnen hat? Ihr kriegt auf jeden Fall Punkte. Gewinnen wir auch was? Ja, der darf den letzten Schluck Butter mit ausdrücken. Achso, die ist leer, aber. Oh. Scheiße, aber das noch, sicherlich kann man noch einen Tropfen so rauspressen. Ein Tropfen geht noch. Jetzt bin ich motiviert zu gewinnen. Ja, Buttermilch. Ja, heute übrigens Müller Buttermilch. Reine Buttermilch. Präsentiert. Nazis. Die Kraft der zwei Buttermilch. Deswegen rein. Ja. Deswegen kriegst du keine Buttermilch. Danke, ich bin eh laktoseintolerant, so wie die meisten Asien. Das ist scheiße, dass du so intolerant bist. Tja. Wie wir alle. Ihr seid die Mutanten, nicht wir. Donnerstagnacht habe ich geträumt, dass ich mich mit meinem Schatz in der Küche gestritten habe und ich daraufhin geweint habe. Als ich anfing zu weinen, donnerte jemand an meine Tür, schrie meinen Namen und wollte, dass ich aufmache. Als ich die Tür aufmachte, standen zwei Kinder vor meiner Tür, ein Junge und ein Mädchen. Beide waren nackt. Ich sag das deswegen, weil mir das so ins Auge stach und waren um die 8 Jahre alt. Du meinst nackt? Ich meine nackt. Ich meine Igel. Ich meine kleinwüchsige Kinder. Kleinwüchsige Kinder geht ja nicht. Aber vielleicht kugelrund. Also ich bin für Igel. Okay, aber was war es wirklich? Braun gebrannt. Ja. Ah, okay. 0 Punkte. Ja. Sie müssen Geschwister gewesen sein, weil sie sehr ähnlich aussahen und trugen beide die gleichen Punkte. Knickerbocker. T-Shirts. Gesichtsausdrücke. Das ist ein bisschen antiklimaktisch. Also Sachen ist so, wäre es Sachen. Sachen ist Sachen. Eine gute Lücke. Gefällt mir. Auf jeden Fall hielten sie sich umarmt und standen vor meiner Tür. Das Mädchen trat dann in meine Wohnung und wollte Geld von mir haben. Sie wollte sich ... kaufen. Ich wollte ihr aber kein Geld für ... geben. Mein Schatz dagegen meinte, warum nicht? Letztendlich gab ich dem Mädchen kein Geld. Kondome. Igel. Sachen. Richtige Antwort wäre Zigaretten gewesen. Zigaretten sind Sachen, ich habe quasi gewonnen. Zigaretten haben gewonnen. Meinem Freund ging es dann gar nicht gut und er schien mir auch Punkt gewesen zu sein. Schwanger. Hi. Betrunken. Du hast recht. Was? Oh, was? Roger hatte recht. Oh nein. Ein Punkt. Der kleine Junge saß am Tisch und malte und sah uns zu, was wir so machten. Mein Freund und ich stritten und schon wieder und auf einmal ging er zu Punkt, Punkt, Punkt und fing an zu Punkt, Punkt, Punkt. Dabei kam eine weiße Flüssigkeit raus. zur Küche und fing an zu spülen. zum Kühlschrank und fing an, nein, das ist kein Wort. Zu milchen. zu laktieren. Also ich sag zum Teppich und pinkeln. Also das ist ganz schön gefährlich, dieses Spiel. Also er ging zur Spüle und fing an zu kotzen. Aber guck, jetzt habe ich schon zwei Punkte. Du weißt zu viel. Nein, du hast es an der falschen Stelle gesagt. Ja, wie? Spüle war richtig. Gesagt, ja. Du hast aber gesagt, zur Spüle und fing an zu spülen. Ja, stimmt. Scheiße. Ah, ne, ich hab's falsch gesagt. Ich hab Küche gesagt. Du hast zur Küche und fing an zu spülen, genau. What? Mist, da habe ich mich selbst vertan. Ja. In diesem Moment wurde er in den Punkt gezogen. Abschluss. Ja, toll. Ja, obviously. Ja. 1-1. Ja, hier. Das ist ich hätte Boden gesagt. Ja. Wir können ja auch einen Buzzer einbauen beim nächsten Mal, wenn ihr zuerst wollt. Wir können Tim hauen. Ich bekam... Nein. Das ist der Buzzer. Wir können ein Kleintier kaufen. Ein Hamster. Ja. Ich bekam Panik, zog ihn aus dem Abfluss heraus. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Er war über und über mit ... beschmiert. Und ich trug ihn dann auf den Arm mit mir herum. Ich konnte förmlich den Geruch des ... riechen. Bröseln. Erbrochenes. Ja. Also das erste ist Kotze und das... Geruch des Abflusses. Das ist vielleicht beides Kotze. Ja. Das ist nicht so praktisch, wenn man das so Punkt für Punkt macht. Dem kleinen Jungen rief ich zu, er soll doch bitte ... holen, aber er grinste nur und malte weiter. Handtücher. Hat er nicht gerade... Ein Eimer. Ich bin verwirrt. Nee, das ist falsch. Das ist richtig. Das ist richtig. Nein, Hilfe wollte er. Ach, okay. Das ist eigentlich 2-2 immer noch, ne? Nee, du hast dann einen extra Punkt. Ich weiß es gar nicht. Okay. Wenn ein Hörer mitgezählt hat, kann er uns gerne eine E-Mail schreiben, wer die Buttermilch dann austrinken kann. Wir lassen sie so lange hier stehen. Dann wollte ich Hilfe holen, aber mein Freund wollte nicht, dass ich ihn von meinen Armen runternehme. Und dann bin ich... Aufgewacht. Aufgeschreckt. Ja, dann bin ich aufgewacht. Ein Punkt für Becca, yeah. Ja. Nur weil du zuerst warst. Ja. Was ist denn das für ein Traum? Ich weiß es nicht. Jemand also träumt? Kleine, braun gebrannte 8-Jährige, die gleichen Sachen tragen. Die kommen zu dir rein, sagen, gib mir Geld für Zigaretten und fangen dann an zu malen. Ja, und dann kotzt es eine und außerdem streitest du dich die ganze Zeit mit deinem Freund, der anscheinend betrunken ist. Ja, der Freund kotzt. Ja. Ach nicht so. Das Kind. Deswegen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das Kind kotzt. Nein, nee, der Freund ja. kotzt. Und dann hat sie ihn in ihren Armen? Wie klein ist ja. der Freund? Nein, er ist im Abfluss dann. Also ich glaube, sie hat Angst, dass sie ihre Beziehung zu dem Freund zerbricht auf jeden Fall und dass er von ihr weggesogen wird, weil er trinkt wie ein Abfluss. Oh, ja, und er, so weise. Er hat auch Drogenprobleme, weil er will selbst kleinen Mädchen Zigaretten kaufen. Ja, ja. kaufen lassen, ja. Vielleicht hat er einfach das Verhältnis zu Drogen verloren. Mhm. Ja, eben leider nicht. Also er hat ein sehr gutes Verhältnis zu Drogen. Ein zu gutes Drogenverhältnis haben die beiden. Mhm. Ja, ein Verhältnis und auch Drogen. Ja, ich finde, das haben wir sehr kompetent gemacht. Ein schöner Traum, ja. Das könnte man fast machen im Sinne eines Gewinnspiels. Mit dem ... Ja, erzähl doch mal was von dem Gewinnspiel. Was kann man überhaupt gewinnen? Wir haben doch gesagt, man kann was gewinnen. Jetzt, was folgt jetzt? Jetzt folgt der Jingle, aber davor ein Pro-Tipp. Der folgende Block ist Werbung und der Hörer sollte von Natur aus dieser Werbung gegenüber skeptisch eingestellt sein. Ja, für den Inhalt dieser Werbung haftet Humoralpathologie sehr gerne nicht. Ja, genau. Und jetzt kommt der Jingle. Ja. Es ist Sommer in Berlin, jeder Mann wird es hinziehen, jeder Frau wahrscheinlich auch. Wer mehr nicht kommt, steht auf dem Schlauch, weil man dort mal erfährt, wie paranormal es sich erklärt. Das Pseudowissenschaft nur erdacht, am besten man bleibt gleich über Nacht. Zum Weltskeptiker-Kongress. Seid dabei vom 18. bis zum 20. Mai. Skeptiker. Scientific Overstatements of the Obvious since 1993. Ah, sehr schön. Oh, sehr gut. Sehr schön. Obwohl ich sagen muss, wir wurden leider, obwohl das jetzt eine unglaubliche musikalische Einlage war, wurden wir ge-one-upped von einem anderen skeptischen Podcast, nämlich der Skeptoid-Podcast, der sonst immer so 5 Minuten lang irgendwo sowas erzählt, hatte jetzt die 300. Folge und da haben sie mysteriöserweise ein 15-minütiges Musical, was total professionell ist, wo sie eine echte Sängerin und echte Instrumente oder zumindest gut genuges Samples haben und es klingt super gut. Ich bin das jetzt doof, dass ich jetzt so die Luft hier rausnehme. Aber. Das war ja auch nicht gut. Weltskeptiker-Kongress in Berlin. Also es ist ja eigentlich schon alles im Jingle gesagt worden. Vom 18. bis zum 20. Mai. Ja. Können wir hier verlosen? Den ganzen Kongress. Den ganzen Kongress für einen glücklichen Hörer. Der kommt zu ihm nach Hause, oder baut doch alles auf, bringt Essen mit und verkauft einen Tupperware. Nein. Der kommt. Ein Hörer kann nach Berlin reisen auf eigene Kosten. Ah, cool. Aber er muss dann keinen Eintritt mehr zahlen, wenn er dort ankommt. Er kann sich einen Tag aussuchen und dann dort einen Tag an diesem Kongress teilnehmen. Ja. Wo Skeptiker Koryphäen aus der ganzen Welt herkommen. Ja. Zum Beispiel? Rebecca Watson. Ja, Rebecca Watson, die zweitbeliebteste Rebecca aus Podcasts. Ja, genau. In der Skeptiker-Welt. Und wer noch? Du hast da Dings? Hier, James Brüers. Randy, Dieter Bröers, Sabrine Sangita Wenig, Alex. Ja, also ihr könnt natürlich auch eure Lieblingspodcaster da treffen, wenn diese Podcaster von Hoaxilla sind, weil wir können leider nicht wir hin. Wir gehen da nicht hin. Wir stehen da drüber. Auf jeden Fall ermöglichen eine Karte im Wert von 110 Euro. Genau. Wird verlost. Ja. Und das können dann natürlich allen weitersagen. Da kann, es sind interessante Vorträge, die sind zum Teil auf Englisch, aber dann deutsch oder Titel. Also es gibt zum Beispiel den Vortrag Akupunktur, The Good, The Bad and The Ugly. Der heißt wahrscheinlich dann auf Deutsch Akupunktur, 2 glorreiche Halunken. Das ist schön. Ja. Hast du den ganzen Abend dran gearbeitet? Das hat sich gelohnt. Ja. Oder so. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, glaube ich, am letzten Tag hinzugehen. Da fand ich eigentlich die Vorträge ganz gut. Aber man kann sich auf worldskeptics.org, ja, werden wir eh verlinken, das ganze Programm ansehen. Wir haben es verlinkt. Wir haben fette Banner dann auch auf Facebook und in unserem Podcast drin. Ja. Face. Ja. Dings. Und wie kann man es gewinnen? Ja, wie? Ach scheiße, darüber muss noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht können wir ganz spontan jetzt uns was überlegen. Hat jemand mal eine Idee, Tim? Du vielleicht? Ja. Zufällig? Nee. Oh, Mist. Doch, was wir machen können, wir können nochmal einen Lückentextraum machen, den werden wir dann auf unsere Facebook-Seite stellen. Und derjenige von euch, der die lustigsten Vorschläge einreicht, es sei über Kommentare bei Facebook oder E-Mail oder sonst wie, der wird die Karte bekommen. Ja. Und wir müssen dazu sagen, nicht die korrekten Antworten. Also wer den Traum irgendwie googelt und dann zufällig halt findet und wisst, was reinkommt, der dann ist direkt disqualifiziert. Ja, genau. Also gebt euch Mühe, seid kreativ, nehmt vielleicht Drogen vorher, dann klappt es vielleicht besser. Nee, das können wir natürlich nicht hier on-air gutheißen. Doch. Aber vielleicht dann könnte man die Lösung am besten als Drogen nehmen Message ist ja legal, nur kaufen. An uns schicken in Facebook, dass das nicht halt alles da so offen Ach so, steht. Ja. Damit dann nicht irgendwie jemand sagt, aber ich habe eigentlich das Lustigste gehabt, weil es natürlich eine Geschmackssache ist und wir wollen das selber entscheiden. Unser Geschmack steht ja auch über allen anderen. Ja, das ist ja sowieso so, aber nicht, dass es dann jemand enttäuscht ist oder so. Also wir sagen offiziell natürlich, dass es von einem Komitee bestimmt wird hinterher. Ja, wir werden 100 Leute befragen. dun. Damit das mit Wissenschaft gemacht wird. Nein, aber das könnten wir ja. Ja, genau. Entweder als Nachricht oder kann man auch per E-Mail dann schreiben. Das kann man auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite sehen. Die kann man ja auch sozusagen sehen, wenn man nicht bei Facebook jetzt angemeldet ist. Und der Einsendeschluss ist auch wichtig, weil wir können jetzt auch nicht ewig lange natürlich warten. Mhm. Ist Wie immer, der kommende Dienstag. der 31. März. Gibt es den 31. März? Also dann Ende des Monats. Über einen Monat Zeit, euch mental darauf vorzubereiten. Dahin zu fahren. Dahin zu gehen, wenn ihr gewinnt. Ja. Das reicht, oder? Genau. Also genau, und ja, auf jeden Fall auch nur mitmachen, wenn man auch wirklich dahin kommt. Das wäre jetzt schade. Ja. Ja, wir haben leider keine Alternativpreise. Ja. Wir können ja ein Bella Luna verlosen, was von uns allen unterschrieben wurde. Ja, das können wir gerne machen. Der Trostpreis, der zweite Preis ist Bella Luna, signiert von den Humoralpathologen. Genau. Ja, danach auf eBay vielleicht sogar für 150 Euro. Das ist der zweite Preis. Sollen wir noch einen dritten Preis machen? Ja, eine Flasche Mila-Wurm. Ja, eine Flasche Mila-Wurm ist der dritte Preis. Okay, sehr gut. Ja. Okay, und dann. Die, das ist nämlich bei, wir können uns diese ganzen Preise jetzt leisten, da wir so herrlich geflattert wurden. Danke, das war echt viel. Ja, wir haben jetzt insgesamt 20 gewesen. Euro oder so. Echt? Ja. Ja. Also ich habe 20 Euro. Ja, und deswegen musst du ein Edding kaufen, damit wir unterschreiben können und alles verschicken. Ja. Ja, und die lustigsten Einsendungen werden wir dann in der nächsten Folge in einem Paralleluniversum-Traum. Ja. Ah. Vortragen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir uns aber wirklich ganz schön viel aufgebürdet. Ja. Ja. Schön. Gut, dass wir uns das gut vorher überlegt haben. Ja, gut, dass wir jetzt immer noch uns schlecht fühlen und deswegen immer mehr Preise spontan mit reingeben. Kann man nicht nur ein paar Preise machen? Können wir hier Buttermilch. Mit DNA von Tim. Roger, den hast du ja gewonnen, aber ach, ich schmeiß den raus, komm, weg. Alles muss raus. Ich weiß, für mich ist das nichts Besonderes, aber für unsere auch nicht mehr. Ja, oder deine Xbox und Mass Effect können wir zum Beispiel als vierten Preis. Ja, können wir machen. Das ist nämlich scheiße. Scheiß so Mass Effect. Ja, cool. Lieber nochmal. Human Revolution Deus Ex 3 spielen. Ja, das kann man zum Beispiel viel besser spielen. Das ist viel besser als Mass Effect oder Black Eyed Peas Experience. Ja. Also da kann man natürlich einschalten zu meinem Videospiele-Podcast. Der wird jeden Abend bei mir in der Wohnung. Wird aber nicht dann ins Internet gestellt. Aber dann nicht ins Internet ist gestellt, nur privat. Live gestreamt in mein Wohnzimmer. Von deinem Wohnzimmer in dein Wohnzimmer. Ist ganz Wohnzimmer. Exklusiv. Ja. Ja, ist cool. Ja, also ich bin mal gespannt, wie viele Leute mitmachen. Ich hoffe, dass es viele sind. Ja, wenn nicht, dann, dann wäre scheiße. Ja. Wenn nur einer mitmacht, gewinnt. Genau. Also insofern kann man auch mitmachen, wenn man nicht die Karte gewinnen kann, weil man nicht nach Berlin kann. Dann soll man einfach in die Mail dazu schreiben, dass wenn man gewinnt, dass man dann den zweiten Preis haben will. Dass man die Buttermilch möchte. Das heißt natürlich nicht, dass man es kriegt. Alle die Buttermilch. Ja. Ja. Okay. Okay, cool. Interessant. War's das? Ich würde sagen, das war's. Das war's. Okay. Das war's. Da kann man nichts mehr machen. Nee. Ja, okay. Das war ja auch mal ganz schön schnell wieder dieser Podcast, also als Folge auf den vorherigen. Ja. Aber wir tut uns leid. Wir werden das nie mehr machen. Keine Sorge. Genau. Und dann sehen wir uns dann in einem Monat, hören wir uns in einem Monat oder so, wenn wir dann wieder lustig sind. Genau. Okay. Bis dahin lebt wohl. Ja. Bis dahin sehen wir uns wieder in der nächsten Dimension. Tschüss. Tschüss.